Tor. Bring Freude nur. Oder du bring Freude nur! Stadt sehe ich nur Beton, größte Arbeitsamt Deutschland. Hochhausbau hat Hochsaison, überall bin ich gegen Beton gerannt. Hagen, die Stadt, in der ich geboren bin. Hagen, die Stadt, in der ich nicht sterben will. Stadt ist tot, hier ist gar nichts los. Und ich frag mich immer öfter, was soll ich denn los? Keiner hält was von dieser Sache. Jeder für sich und Gott für sie alle. Kein Schimmer, was ich mache. Hier sitze ich ganz tief in der Falle. Hagen, die Stadt, in der ich geboren bin. Hagen, die Stadt, in der ich sterben will. Das ist tot, hier ist gar nichts los. Und ich mache mich immer öfter, was soll ich im Not? Warum muss ich unbedingt weg von hier? Bringt es gegen eine Wand zu schreien? Mensch, das war's hier, schwerer als ein Tier. Tagen bleibt man immer allein. Hagen, ich kann nicht echt geboren bin. Hagen, ich kann nicht echt sterben will. Das ist tot, hier ist gar nichts los. Und ich frag mich immer öfter, was soll ich im Not?